Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 9. Stevies Gesicht hatte bereits seit einer Weile gezuckt und nun endlich machten sich seine Empfindungen in einer wie üblich knappen, aber zutreffenden Formulierung Luft. Böse, böse. Düster und befangen hielt er weiterhin den Blick auf das Pferd gerichtet, als fürchte er sich, die Schlechtigkeit der Welt ringsum wahrzunehmen. Ungeachtet des goldenen Bartflaums auf den Wangen hatte er dank seiner Schlankheit, seiner rosigen Lippen und der reinen Haut das Aussehen eines zarten Kindes. In seiner Angst schmollte er auch wie ein Kind. Der untersetzte Kutscher blinzelte ihn aus den stieren Äugelchen an, die in einer ätzenden, wasserhellen Flüssigkeit zu schwimmen schienen. »Für die Pferde ist es schlimm«, keuchte er kaum hörbar, »aber für arme Kerle wie mich ist es noch viel schlimmer.« »Arm, arm«, stammelte Stevie und stieß dabei von Mitleid geschüttelt die Hände tiefer in die Taschen. Er vermochte nichts zu sagen, denn sein Mitgefühl mit all diesem Jammer und Elend, sein Wunsch, das Pferd und den Kutscher glücklich zu machen, hatten sich zu dem aberwitzigen Verlangen verdichtet, beide mit ins Bett zu nehmen, und das war unmöglich, das wusste er wohl, denn Stevie war nicht verrückt. Sein Verlangen war, wenn man will, ein symbolisches Verlangen gleichzeitig, aber war es auch sehr konkret, denn es wurzelte in der Erfahrung dieser Mutter der Weisheit. Wenn er als Kind verängstigt, unglücklich, geschunden und vom schwarzen Jammer der Seele gepackt in einer dunklen Ecke gehockt hatte, dann war seine Schwester Winnie gekommen und hatte ihn mit sich zu Bett genommen in diesen Himmel des tröstlichen Friedens. Der Kutscher fuhr mit seinen gemächlichen Vorbereitungen fort, als sei Stevie nicht anwesend. Er machte Anstalten, sich auf den Bock hinaufzuziehen, stand dann aber im letzten Augenblick aus unerfindlichen Gründen davon ab. Vielleicht, weil es ihn davor ekelte, schon wieder Droschke zu fahren. Er trat stattdessen zu seinem unbeweglich dastehenden Arbeitsgefährten, bückte sich nach den Zügeln und hob mit dem rechten Arm das müde Haupt des Tieres bis in Schulterhöhe, als stemme er ein Gewicht. »Na los«, flüsterte er. Hinkend führte er die Droschke davon. Stevie, der allein an dem Laternenpfahl der Stiftung zurückgeblieben war, starrte die Hände tief in den Taschen ziellos und verdrossen vor sich hin. Am Grunde seiner Taschen waren die schwachen, nutzlosen Hände wütend zu Fäusten geballt. Sah Stevie sich einem Phänomen gegenüber, das mittelbar oder unmittelbar an seine krankhafte Angst vor Schmerzen rührte, dann konnte er nicht anders als mit Heftigkeit reagieren. Eine hochherzige Empörung sprengte ihm förmlich die magere Brust und verdrehte ihm die redlich dreinblickenden Augen. Stevie besaß die außerordentliche Klugheit, seine eigene Machtlosigkeit zu erkennen, war aber nicht klug genug, seinen Leidenschaften Zügel anzulegen. An jenem Abend, als Frau Wörlocks Mutter sich endgültig von ihren Kindern und, man könnte füglich sagen, von diesem Dasein getrennt hatte, zergliederte Frau Wörlock den Zustand ihres Bruders nicht. Selbstverständlich war der arme Junge aufgeregt. Unter dem Vorwand, sich auf ihn zu stützen, hielt sie ihn nahe bei sich und suchte nach einigen passenden Worten. »So, Stevie, jetzt sei ein guter Bruder. Pass auf mich auf bei den Kreuzungen und steige als Erster in den Bus.« Der Aufforderung, ihr seinen männlichen Schutz angedeihen zu lassen, leistete Stevie mit seiner üblichen Fügsamkeit Folge. Er fühlte sich geschmeichelt. Er hob den Kopf und drückte die Brust heraus. »Nur keine Sorge, Winnie, keine Sorge, ich mache das schon mit dem Bus«, stammelte er rau, halb entschlossen wie ein Mann, halb schüchtern wie ein Kind. Er schritt furchtlos mit der Frau am Arm dahin, doch seine Unterlippe hing schlaff herunter. Trotzdem war die Ähnlichkeit zwischen den beiden, als sie nun durch die schmutzige, breite Straße gingen, die närrisch genug war, den in ihr herrschenden Mangel an allem, was das Leben lebenswert macht, in einer Flut von grellem Gaslicht zur Schau zu stellen, so unverkennbar, dass sie auch den gleichgültigsten Passanten auffiel. Vor dem Eingang zur Kneipe an der Ecke, wo die Lichterfülle den Höhepunkt der Leichtfertigkeit erreichte, stand eine kutscherlose Droschke im Rinnstein, die aussah, als sei sie wegen Baufälligkeit unwiderruflich in die Gosse verwiesen worden. Frau Wörlock erkannte das Gefährt. Der Anblick war so bejammernswert, er bot eine solche Fülle von elenden und gespenstischen Einzelheiten, die Droschke glich so sehr derjenigen, in welcher der Tod höchst selbst spazieren fährt, dass Frau Wörlock mit dem Mitgefühl, welches die Frauen so schnell bereit haben, wenn sie nicht selbst in der Kutsche sitzen, in den Ruf ausbrach: »Armes Tier!« Stevie blieb unvermittelt stehen und zerrte an seiner Schwester. »Arm, arm«, rief er voller Mitleid, »auch Kutscher arm, hat er selber gesagt.« »Na komm schon, Stevie, ändern kannst du ohnehin nichts daran.« Der folgsame Stevie kam, aber nun ging er schlagsig und ohne Stolz dahin und murmelte halbe Worte, ja, Worte vor sich hin, die ganze Worte gewesen wären, hätte er sie nicht aus Hälften zusammengesetzt, die nicht zueinander gehörten. Es war, als versuche er, alle ihm bekannten Silben seinen Gefühlen anzupassen, um den gesuchten Effekt zu erhalten. Und wirklich gelang ihm das schließlich auch. Er blieb zurück, um ihn gleich einmal zu erproben. »Schlechte Welt für arme Leute!« Frau Wörlock bezweifelte keinen Augenblick, dass er hochgradig erregt sei. »Daran kann niemand etwas ändern«, sagte sie. »Komm nun, ist das etwa eine Art, auf mich aufzupassen?« Stevie beschleunigte gehorsam seinen Schritt. Es war sein Stolz, ein guter Bruder zu sein. Er fühlte sich hierzu auch moralisch verpflichtet. Es schmerzte ihn jedoch tief, seine Schwester Winnie, die doch ein guter Mensch war, sagen zu hören, dass niemand etwas daran ändern könne. Nun rief sie laut: »Schnell, Stevie, halt den grünen Bus an!« Und Stevie, der bebend und gewichtig mit einem Arm seine Schwester Winnie stützte, schwenkte vor dem herannahenden Bus den anderen Arm hoch über dem Kopf und erzielte damit einen vollen Erfolg. Eine Stunde darauf erblickte Herr Wörlock, der hinter dem Ladentisch saß und die Zeitung las oder doch hineinsah, seine Frau Winnie, die von seinem Schwager Stevie gefolgt zum verhallenden Scheppern der Glocke auf dem Weg nach oben den Laden durchquerte. Er sah seiner Frau stumm und starr nach wie einem Spuk. Seine für den Hausgebrauch gedämpfte Stimme klang sonst dumpf und heiser. Jetzt wurde sie gar nicht vernehmbar. Auch bei der Abendmahlzeit, zu welcher er in der üblichen knappen Art gerufen worden war, »Adolf«, wurde sie nicht hörbar. Er setzte sich lustlos zum Essen, den Hut weit aus der Stirn geschoben. Herr Wörlock war betrübt. Winnie hatte Stevie im Omnibus eindringlich darauf vorbereitet, dass man Herrn Wörlock daheim in einem Zustand der Betrübnis antreffen werde und ihn nicht belästigen dürfe. Was Herrn Wörlock anging, so stand Stevies Glauben an dessen Güte nichts im Wege. Herr Wörlock war offensichtlich, wenn auch auf rätselhafte Weise, gut, und der Kummer eines guten Menschen ist etwas Erhabenes. Stevie warf seinem Schwager also achtungsvoll mitfühlende Blicke zu. Herr Wörlock war bekümmert. Winnies Bruder hatte sich dem Geheimnis der Gutheit dieses Mannes nie so nahe gefühlt. Er begriff dessen Kummer. Er war ja selbst bekümmert. »Halt die Füße still, Stevie«, sagte Frau Wörlock streng, aber gütig. Dann wandte sie sich an ihren Gatten und fragte in gleichmütigem Ton, der von außerordentlichem Taktgefühl sprach: »Gehst du heute Abend aus?« Die bloße Erwähnung dieser Möglichkeit schien Herrn Wörlock bereits mit Widerwillen zu erfüllen. Er schüttelte verdrossen das Haupt und blieb unbeweglich sitzen, den Blick auf das vor ihm liegende Stück Käse gesenkt. Nachdem eine Minute vergangen war, erhob er sich und verließ, vom scheppernden Anschlagen der Ladenglocke begleitet, das Haus. Derart ungereimt handelte er nicht etwa, um unliebenswürdig zu erscheinen, sondern weil er die in ihm brodelnde Unruhe nicht bezwingen konnte. Es hatte gar keinen Sinn, auszugehen. Nirgends in London war das zu finden, was er suchte. Und doch ging er aus. Er führte ein Rudel trüber Gedanken durch dunkle und erleuchtete Straßen, in Spelunken hinein und wieder hinaus, ganz als erwäge er, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Schließlich kehrte er zurück in sein bedrohtes Heim, wo er sich ermüdet hinter dem Ladentisch niederließ und das Rudel seiner Gedanken ihn umdrängte wie schwarze, gierige Köter. Nachdem er das Haus verschlossen und überall das Gas abgestellt hatte, nahm er sie mit nach oben. Ein grässliches Geleit für einen Menschen, der auf dem Wege ins Bett ist. Seine Gattin war bereits vor ihm hinaufgegangen. Sie lag unbeweglich, und gegen das schneeweiße Bettzeug hoben sich die weit geöffneten, träge blickenden schwarzen Augen deutlich ab. Frau Wörlock besaß eine gleichmütige Seele. Sie war der Überzeugung, dass man den Dingen nicht auf den Grund gehen dürfe, und sie ließ sich von diesem Instinkt führen. Und doch bedrückte die Einsilbigkeit des Herrn Wörlock sie schon geraume Zeit. Seine Schweigsamkeit ging ihr genauer gesagt bereits auf die Nerven. Bewegungslos und müßig hingestreckt bemerkte sie nun: »Du wirst dich erkälten, wenn du da länger so in Strümpfen umhergehst.« Diese Worte von der Besorgnis der Ehefrau und der Klugheit des Weibes zeugend, trafen Herrn Wörlock unvorbereitet. Er hatte die Stiefel unten abgelegt, jedoch vergessen, Pantoffeln anzuziehen und war auf geräuschlosen Tatzen im Schlafzimmer hin und her gewandelt wie ein Bär im Käfig. Beim Klang der Stimme seiner Frau blieb er stehen und starrte sie mit einem abwesenden, ausdruckslosen Blick so lange an, bis Frau Wörlock sich schließlich unter der Bettdecke ein wenig regte. Allerdings bewegte sie nicht das schwarze, tief ins Kissen gesunkene Haupt mit den großen, dunklen, starr geöffneten Augen und der unter die Wange geschobenen Hand. Als sie den ausdruckslosen Blick ihres Gatten auf sich spürte und ihr gleichzeitig einfiel, dass das Zimmer ihrer Mutter leer war, fühlte sie sich plötzlich sehr einsam. Sie war bislang nie von ihrer Mutter getrennt gewesen. Sie hatten einander stets beigestanden. Sie empfand das jetzt sehr deutlich und musste sich sagen, dass die Mutter fort sei. Für immer. Frau Wörlock gab sich darüber keiner Täuschung hin. Allerdings war ihr Stevie geblieben. Und so sagte sie: Mutter hat nun also ihren Willen bekommen. Ich kann darin keinen Sinn und Verstand sehen. Jedenfalls hat sie keinen Grund gehabt, anzunehmen, du hättest sie satt gehabt. Es ist geradezu gemein von ihr, uns so aufsitzen zu lassen. Herr Wörlock war kein belesener Mann, sein Vorrat von Zitaten und literarischen Anspielungen war beschränkt. Doch bewirkte der eigentümliche Charakter der Umstände, dass er an Ratten denken musste, die ein sinkendes Schiff verlassen. Beinahe hätte er das auch ausgesprochen. Er war misstrauisch und bitter geworden. War es denn vorstellbar, dass die alte Frau eine so vorzügliche Nase besaß? Doch lag das Sinnlose eines derartigen Verdachtes klar auf der Hand, und Herr Wörlock hielt den Mund. Das heißt nicht ganz, er murmelte nämlich sorgenvoll, vielleicht ist es so ganz gut. Inwiefern ganz gut? Warum ganz gut? Doch erlaubte sie sich nicht, in müßige, unergiebige Grübeleien zu verfallen, praktisch und auf ihre Weise auch sehr geschickt, brachte sie nun ohne Zeitverlust ihren Bruder Stevie ins Spiel. Die Besessenheit, mit der sie ihr Ziel verfolgte, hatte die Kraft und Eigenart eines Instinktes. »Ich weiß wahrhaftig nicht, wie ich den Jungen die nächsten Tage über bei Laune halten soll. Er wird sich von morgens bis abends herumquälen, ehe er sich daran gewöhnt, dass Mutter nicht mehr da ist. Und er ist so ein guter Junge. Ohne ihn könnte ich gar nicht auskommen.« Herr Wörlock fuhr fort, seine Kleidungsstücke abzulegen, und er tat das mit der Versunkenheit eines Menschen, der sich inmitten einer unbewohnten Wüste auszieht. Denn so ungastlich präsentierte sich diese schöne Welt, unser aller Erbteil, dem geistigen Auge des Herrn Wörlock. Drinnen und draußen herrschte eine solche Stille, dass das Ticken der Standuhr auf dem Flur sich ins Zimmer stahl, als suchte es Gesellschaft. Herr Wörlock bestieg auf seiner Seite das Bett und lag reglos und stumm neben seiner Gattin, die ihm den Rücken zukehrte. Seine feisten Arme lagerten wie fortgelegt auf der Bettdecke, wie weggeworfene Waffen oder niedergelegte Arbeitsgeräte. In diesem Augenblick war er ganz nahe daran, seiner Frau alles zu beichten. Der Zeitpunkt schien günstig. Aus dem Augenwinkel erblickte er ihre vollen, weiß umhüllten Schultern, ihren Hinterkopf mit dem für die Nacht in drei Zöpfen aufgesteckten schwarzen Haar. Und er nahm Abstand von seinem Vorhaben. Es hatte gewiss noch Zeit. Minutenlang ertrug er seine Qual stumm in der einschläfernden Stille des Zimmers. Dann störte er diese durch die energisch vorgetragene Erklärung: »Ich verreise morgen nach dem Festland.« Vielleicht war seine Frau bereits eingeschlafen, er hätte es nicht zu sagen vermocht. Frau Wörlock hatte ihn indessen sehr wohl verstanden. Sie lag mit weit geöffneten Augen ganz still da, mehr denn je davon überzeugt, dass man den Dingen nicht auf den Grund gehen dürfe. Und doch war es gar nicht ungewöhnlich, dass Herr Wörlock eine derartige Reise unternahm. Er ergänzte seine Vorräte stets in Paris und Brüssel. Oft kaufte er sie persönlich ein. Um den Laden in der Bread Street begann sich ein kleiner, ausgewählter Kundenkreis zu bilden. Ein geheimer Kundenkreis und eben deshalb passend für ein Unternehmen, dessen Initiator Herr Wörlock war, dem es durch ein rätselhaftes Zusammentreffen von Neigung und Notwendigkeit bestimmt war, zeitlebens ein Geheimagent zu sein. Nach einer Weile fuhr er fort: »Ich bleibe eine Woche oder vielleicht auch 14 Tage. Nimm dir tagsüber Frau Neal zu Hilfe.« Frau Wörlock sprach einen wohlerwogenen Gedanken in höchst gleichgültigem Ton aus. »Ich brauche die Frau hier nicht den ganzen Tag. Ich komme sehr gut mit Stevie zurecht.« Sie wartete ab, bis die einsame Standuhr auf dem Flur 15 Pendelschläge in den Abgrund der Ewigkeit getickt hatte, ehe sie fragte: »Soll ich das Licht löschen?« Herr Wörlock gab knapp und heiser zurück: »Ja, mach es aus.« 9. Als Herr Wörlock nach Verlauf von 10 Tagen vom Festland zurückkehrte, war weder seine Seele vom Anblick der Wunder fremder Länder erheitert, noch strahlte sein Antlitz vor Freude bei dem Gedanken an die Heimkehr. Er trat unterm Scheppern der Ladenglocke ins Haus und sah düster, abgespannt und verärgert aus. Den Koffer in der Hand schritt er gesenkten Hauptes schnurstracks hinter den Ladentisch und ließ sich so schwer auf den dort stehenden Stuhl fallen, als sei er den ganzen Weg von Dover her zu Fuß gekommen. Es war früher Vormittag. Stevie, der damit beschäftigt gewesen war, zahlreiche im Fenster ausgestellte Gegenstände abzustauben, drehte sich um und starrte ihn ehrerbietig mit offenem Munde an. »Hier«, sagte Herr Wörlock und versetzte der Reisetasche auf dem Fußboden einen leichten Tritt. Und Stevie warf sich auf sie, ergriff sie, hob sie auf und schleppte sie mit glühender Dienstbereitschaft fort. Das geschah so flink, dass Herr Wörlock merklich stutzte. Winnie ging ihm nicht weiter entgegen als bis zur Glastür, die in den Laden führte. »Du willst gewiss frühstücken«, sagte sie aus der Entfernung. Herr Wörlock machte eine schwache Handbewegung, als wolle er eine ungeheuerliche Zumutung abwehren. Als er sich jedoch erst einmal ins Wohnzimmer hatte locken lassen, wies er die Mahlzeit nicht zurück, die man ihm vorsetzte. Er aß, als säße er in einem Lokal, den Hut aus der Stirn geschoben, die Schöße seines schweren Mantels zu beiden Seiten des Stuhles herabhängen lassend, und über die Länge des mit braunem Wachstuch bedeckten Tisches hinweg richtete Winnie ihr gleichmäßiges Frauengeplauder an ihn, das gewiss den Umständen seiner Rückkehr ebenso geschickt angepasst war wie der Bericht Penelopes anlässlich der Rückkehr des verloren geglaubten Odysseus. Freilich hatte Frau Wörlock in Abwesenheit ihres Gatten nicht gewebt. Immerhin hatte sie aber den Oberstock des Hauses gründlich gesäubert, hatte einige Waren verkauft und mehrmals Herrn Michael Ehlis gesprochen. Bei ihrem letzten Zusammentreffen habe er berichtet, dass er in ein Häuschen auf dem Lande umzuziehen gedenke, das sich irgendwo an der Bahnlinie London-Chatham-Dover befand. Auch Karl Jund sei dagewesen, von dem widerwärtigen alten Dienstmädchen am Arm geführt. Er sei ein ekelhafter alter Mann. Den Genossen Ossipon, den sie hinter dem Schutzwall des Ladentisches verschanzt wortkarg, mit steinernem Gesicht und leerem Blick empfangen hatte, erwähnte sie nicht. Doch als sie des stämmigen Anarchisten gedachte, trat eine kurze Pause in ihrer Rede ein, begleitet von schwachem Erröten. Bei erster Gelegenheit brachte sie ihren Bruder Stevie aufs Tapet, indem sie erwähnte, der Junge sei recht bekümmert gewesen und alles bloß, weil Mutter uns hat sitzen lassen. Herr Burlock sagte, weder verflucht nochmal, noch den Stevie soll der Teufel holen. Frau Burlock, die seine geheimen Gedanken nicht kannte, vermochte daher diese seine edelmütige Zurückhaltung nicht gebührend zu schätzen. Nicht etwa, dass er nicht ebenso willig gearbeitet hätte wie sonst, fuhr sie fort. Er macht sich nützlich wie immer. Man könnte beinahe glauben, dass er gar nicht genug tun kann für uns. Herr Wurlock warf Stevie, der zart, blass und offenen Mundes zu seiner Rechten saß, einen flüchtigen, schläfrigen Blick zu. Dieser Blick war nicht kritisch, er verfolgte keine Absicht, und wenn Herr Wurlock auch dachte, dass der Bruder seiner Frau erstaunlich unbrauchbar aussehe, so war das doch nur ein vorübergehender Einfall, der nichts von jener Kraft und Dauerhaftigkeit besaß, die einen Gedanken gelegentlich dazu befähigt, die Welt zu verändern. Herr Wurlock lehnte sich zurück und entblößte sein Haupt. Ehe sein ausgestreckter Arm noch den Hut ablegen konnte, hatte Stevie diesen bereits an sich gerissen und trug ihn ehrerbietig in die Küche. Wiederum zeigte Herr Wurlock sich verdutzt. »Mit dem Jungen kannst du alles anfangen, Adolf«, sagte Frau Wurlock mit perfekt gespieltem Gleichmut. »Er würde für dich durchs Feuer gehen.« Als Herr Wurlock später, nach mehreren Nickerchen vor dem Kaminfeuer, seiner Absicht Ausdruck gab, einen Gang zu tun, sagte Winnie vom Laden her, »Ach, Adolf, könntest du nicht den Jungen mitnehmen?« Herr Wurlock stutzte zum dritten Mal an diesem Tage. Er starrte seine Frau verständnislos an. Sie jedoch fuhr unbeeindruckt fort, sobald der Junge nichts mehr zu tun habe, hocke er trübselig im Hause herum. Das sei ihr unheimlich, es mache sie nervös. Diese Worte klangen aus dem Munde der unerschütterlichen Winnie wie Übertreibung, doch in der Tat. Stevie mopste sich und glich dabei auffallend einem Haustier, das sich langweilt. Herr Wurlock machte sich mit der überraschenden Neuigkeit dieses Vorschlages vertraut. Er empfand für seine Frau das, was ein rechter Mann für seine Frau empfinden soll, Zuneigung gepaart mit Großmut. Doch drängte sich ihm ein gewichtiger Einwand auf, den er nicht zurückhielt. »Es kann aber passieren, dass er mich aus den Augen verliert und sich in der Stadt verirrt«, gab er zu bedenken. Frau Wurlock schüttelte ihrer Sache sicher den Kopf. »Nein, das wird er nicht. Du kennst ihn nicht. Der Junge betet dich förmlich an. Aber falls er dir verloren gehen sollte...« Frau Wurlock verstummte für einen Moment, aber nur für einen Moment. »Dann geh einfach weiter. Lass dich auf deinem Gang nicht stören. Mach dir keine Sorgen, denn ihm passiert schon nichts. Er wird sehr bald wieder heil und gesund hier auftauchen.« Dieser Optimismus ließ Herrn Wurlock zum vierten Mal an diesem Tage stutzen. »So? Wirklich?« grunzte er zweifelnd. Aber vielleicht war der Schwager wirklich nicht so schwachsinnig, wie er aussah. Seine Frau musste es schließlich wissen. Er wandte seine verschlafenen Augen ab und sprach heiser, »Nun, so mag er denn mitgehen.« Und zugleich fiel er wieder der Umklammerung durch die graue Sorge anheim, die es möglicherweise vorzieht, hinter einem Reitersmann auf dem Rücken seines Kleppers zu sitzen, es aber auch sehr gut versteht, sich solchen Persönlichkeiten an die Fersen zu heften, die nicht wohlhabend genug sind, sich Pferde zu leisten, wie zum Beispiel Herr Wurlock. Winnie, die an der Ladentür stand, bemerkte diesen verhängnisvollen Schatten nicht, der Herrn Wurlock verfolgte. Sie blickte den beiden Gestalten nach. die sich da durch die schmutzige Gasse entfernten, der eine groß und untersetzt, der andere klein und zierlich mit dünnem Hals und spitzen Schultern, die sich zu den halbdurchsichtigen Ohren hin etwas hoben. Und sie beglückwünschte sich dazu, vor einigen Jahren einen gewissen Entschluss gefasst zu haben, der hatte sie nicht geringe Kraft und sogar einige Tränen gekostet. Sie beglückwünschte sich noch ausdrücklicher, als sie im Laufe der folgenden Tage bemerkte, dass Herr Worlock Stevies Gesellschaft als angenehm zu empfinden schien. Sobald Herr Worlock bereit war, auszugehen, rief er nach dem Jungen, und wenn er das auch nicht im gleichen Ton tat, indem er einen Hund aufgefordert hätte, am Spaziergang teilzunehmen, so war da doch eine gewisse Ähnlichkeit. Waren beide zu Hause, so ließ sich beobachten, dass Herr Worlock seinen Schwager des Öfteren nachdenklich musterte. Herrn Worlocks Verhalten hatte sich geändert. Er war zwar noch wortkarg, aber nicht mehr so lustlos. Während seiner Gänge traf Herr Worlock selbstverständlich eine Anzahl von Personen, mit denen er Unterredungen hatte. Das war auch nicht anders zu erwarten. Diese Gänge waren Hauptbestandteil jener Tätigkeit, der er außerhalb des Hauses oblag und in die seine Gattin sich nie bemüht hatte, Einblick zu gewinnen. Frau Worlock hielt die Lage für bedenklich, sah ihr indessen mit jener kühlen Fassung ins Auge, welche die Kunden im Laden stets beeindruckte, ja förmlich verblüffte und die übrigen Besucher dazu veranlasste, ein wenig erstaunt ihren Abstand zu wahren. Nein, sie fürchte, dass Stevie Dinge zu hören bekomme, die ihm nicht zuträglich seien, sagte sie zu ihrem Mann. Das alles rege den armen Jungen nur auf, weil er nichts daran zu ändern vermöge. Das könne übrigens niemand. Es war im Laden. Herr Worlock sagte nichts dazu. Er enthielt sich einer Erwiderung, obwohl eine solche sich mühelos anbot. Doch unterließ es Herr Worlock, seine Gattin darauf hinzuweisen, dass es ja allein ihr Einfall gewesen war, Stevie zum Gefährten seiner Gänge zu machen. Ein unbeteiligter Beobachter hätte Herrn Worlocks Zartgefühl in diesem Augenblick als geradezu übermenschlich bezeichnen müssen. Er zog eine Pappschachtel aus dem Regal, spähte hinein, um sich vom Zustand des Inhaltes zu überzeugen, und setzte die Schachtel dann sanft auf dem Ladentisch ab. Nun erst brach er das Schweigen, und zwar mit der Bemerkung, dass es Stevie außerordentlich wohltun würde, sich für einige Zeit aufs Land zu begeben. Nur müsse er fürchten, seine Frau werde sich ohne Stevie nicht behelfen können. »Mich nicht ohne ihn behelfen können, wenn es zu seinem Besten ist, was für ein Einfall. Aber wo sollen wir ihn hinschicken?« Herr Worlock legte braunes Packpapier sowie ein Knäuel Bindfaden heraus und gab murmelnd zu verstehen, dass Maike Elis in einem Häuschen auf dem Lande wohne. Es seien dort weder Besucher noch Gespräche zu fürchten, Maike Elis sei dabei, ein Buch zu schreiben. Frau Wörler gab ihrer Neigung zu Maike Elis Ausdruck, erwähnte mit Abscheu Karl Jund, den ekligen alten Mann, und ließ Ossipon unerwähnt. Stevie selbst werde diesen Plan gewiss mit Vergnügen aufnehmen. Herr Maike Elis behandle ihn immer nett und freundlich. Er scheine den Jungen gerne zu haben. Nun ja, der Junge sei eben auch ein guter Junge. »Auch du scheinst ihn in letzter Zeit geradezu lieb gewonnen zu haben«, fügte sie nach einem Weilchen mit ihrer durch nichts zu erschütternden Selbstsicherheit hinzu. Herr Worlock, der dabei war, aus der Pappschachtel ein Postpaket zu machen, zerriss mit einem unbedachten Ruck den Bindfaden und murmelte einige Flüche vor sich hin. Dann hob er die Stimme und kündigte in seinem üblichen heiser gedämpften Ton an, dass er willens sei, Stevie selbst aufs Land zu bringen und ihn der Obhut von Maike Elis zu übergeben.